In einer deutschen Erstaufführung bringen wir heute Abend das Hörspiel Mr. V von Gabriel Jusupowitschi. Der Autor, 1940 als Sohn jüdischer Eltern auf der Flucht in Südfrankreich geboren, ist Lektor für englische Literatur an der Universität von Sussex. Außer Theaterstücken und Hörspielen hat er Romane, Erzählungen und Essays geschrieben. In seinem Hörspiel Mr. V, das die BBC im vergangenen Jahr zum Prix Italia eingereicht hat, unternimmt er den interessanten Versuch, ein berühmtes Gemälde, Las Meninas von Diego Velázquez, erkennbar nachzustellen und in die Gegenwart zu transponieren. Velázquez' Gemälde entstand 1656 und zeigt die Infantin Margarita mit ihren Hofdamen, einer Zwergin, einem Zwerg, einem Hund und dahinter zwei Bediensteten. Im rückwärtigen Spiegel sind ihre Eltern Mariana de Austria und Philipp IV., im offenen Türrahmen der Palastkommandant und vor der Staffelei der Maler selbst zu sehen. Im Hörspiel erhält ein Maler namens V den Auftrag, die Familie des Bankiers Major zu porträtieren. Auf geheimnisvolle Weise wird die Porträtsitzung für alle, die daran beteiligt sind, zu einem beunruhigenden Ereignis. Sehen Sie mal hin. Ja. Was sehen Sie? Einen Spiegel. Richtig. Und im Spiegel? Nichts Deutliches. Ja. Zwei Gestalten? Ja. Einen Mann und eine Frau? Richtig. Und? Ich soll sagen, wer sie sind. Wenn möglich. Einmal könnte es ich sein? Ja. Und? Da wird es schwierig. Es sollte eigentlich... Aber ich glaube, es sind Sie. Ich hab's gewusst. Ich hab's doch gewusst. Sie sagen nichts? Es gibt den Spruch, wenn ein Affe in den Spiegel blickt, sieht er einen Edelmann. Soll heißen? Das steht jedem frei. Wollen Sie einen Affen aus mir machen? Kaum. Nicht wahr? Geben Sie mir einen Kuss. Hatten Sie das im Sinn? Ja. Auch wenn ich es so genau nicht gewusst habe. Geben Sie mir einen Kuss. Was macht dann das Spiegelbild? Vielleicht imitiert es uns. Zu der Art Malern gehöre ich nicht. Heißt das nein? Ich will Sie nur warnen. Sollen wir ewig so stehen bleiben? So steif und auf Distanz. Unsere Schultern berühren sich, oder nicht? Ich bin verwirrt. Sagen Sie mir, was ich machen soll. Mr. V. Hörspiel von Gabriel Jusupowitschi. Regie Otto Düben. Los, gib's mir! Nein! Komm, Ruth, gib's ihr! Es gehört mir, gib her! Nein, es gehört mir! Stimmt nicht, es gehört ihr! Los, gib's ihr! Mir, es gehört mir! Nein! Doch! Nein, gib her! Nein! Mir fällt dir mein Kleid? Ja, sehr. Das Buch! Das hat Mami mir mitgebracht. Schön. Gefällt dir wirklich? Gleich, mein Schatz. Ich muss mich um Esther kümmern. Susan! Sie haben mir mein Buch weggenommen. Ich möchte mein Buch wieder haben. Es gehört dir nicht. Es gehört mir. Es gehört Nana, Susan. Nein, mir. Augenblick, Kinder, Augenblick. Seht ihr denn nicht, dass ich mich um Esther kümmern muss? Sarah, gefällt dir mein Kleid? Halt die Klappe, dumme Gans. Selbst, dumme Gib's mir Gans, zurück. Dumme. Los, sei nicht gemein, Nana. Du bist gemein. hast du denn da wieder angestellt, du ungeschicktes Geschöpf? Alles ganz verknollt. Ach, halt die Klappe. Daddy hat's mir geschenkt. Ich hab's von Daddy. Gib her. Stimmt nicht. Und wenn du es noch 10-mal behauptest? Doch, er hat's mir geschenkt. Weißt du genau. Gib her. Sei nicht so gemein. Halt endlich die Klappe. Ich kann's nicht mehr hören. Gut, wie gefällt dir mein neues Kleid? Lass mich in Ruhe, Becky. Nein, sieh doch, sag. Du sollst mich in Ruhe lassen. Aua! Dummkopf, sieh mal, was du da gemacht hast, du. Haltet endlich die Klappe, ihr blöden Gänse. Ihr hört jetzt sofort damit auf. Nana, lass den Hund raus. Los, mach die Tür auf und lass ihn raus. Schon gut, Becky, schon gut. Er hat dir ja nichts getan. Komm, steh auf. Und du, Ruth, benimm dich gefälligst. Ich hab nichts gemacht. Die haben mir mein Buch weggenommen. Klar warst du's. Gemeines bist du. Blöde Ziege. Ihr sollt aufhören. Was ist denn in euch alle gefahren heute? Schon gut, Becky, mein Schatz, schon gut. Ich komm gleich, Esther. Und Drex ist auch nichts passiert. Bist ja nur auf ihn draufgefallen. Ruth, komm und hilf mir, Esther fertig zu machen. Mr. V kommt jeden Augenblick und wie ihr noch alle ausseht. Oder freut ihr euch nicht, dass ein so berühmter Maler euch malen will? Ob das nicht reicht? Na? Was sitzt du denn da? Du hast gesagt, ich soll aufhören. Ich habe lediglich gefragt, ob es nicht reicht. Du hast unkonzentriert gespielt. Es hörte sich alles andere an als schön. Ach ja. Oder findest du nicht? Ach, geh zum Teufel. Nimm dich gefälligst zusammen. Gestoßen und ich bin auf Rex gefallen. Ist nicht wahr. Nana hat mir mein Buch weggenommen, Mami. Es gehört dir gar nicht. Daddy hat es mir geschenkt. Mir hat es mir geschenkt. Da, Mami, sie hat mein Kleid kaputt gemacht. Ruhe, Kinder, Ruhe. Dem Kleid ist doch gar nichts passiert, mein Schatz. Steht dir so gut. Siehst wunderschön aus. Ist Esther fertig, Susan? Gleich, Madam. Ist ja gut, Liebling. Alles gut. Mami ist da. Du kommst mit und siehst zu, wie Mr. V ein Porträt von Mami und Daddy malt, ja? Ist ja gut, Liebling. Alles gut. Niemand wird Esther malen, ja? Niemand. Nichts wird geschehen, was Esther nicht will. Hast du gehört, Liebling? Du kommst mit Susan und Becky hinüber und siehst einfach zu. Ja? Becky ist auf Rex gefallen, Mami. Weil Ruth mich gestoßen hat, du blödes Schwein. Dumme Gans, Sarah, dumme Kuh. Benimm dich. Was soll dir Mr. V denken, wenn ihr euch aufführt wie die Wilden? Sind ja wilde die. Halt die Klappe. Du halt die Klappe, gib mir mein Buch. Gehört dir ja gar nicht. Doch, du hast es mir gestohlen. Kinder, bitte. Was ist denn in euch gefahren? Sie sind ziemlich außer Rand und Band heute, Madam. Das kommt mir auch so vor. Wird Rex auch zu sehen, Mami? Natürlich, die ganze Familie wird versammelt sein. Mr. V möchte es so. Wird er von Rex auch ein Porträt malen, Mami? Nein, mein Schatz. Rex wird sich einfach dazulegen und ganz brav und ruhig sein, wie ihr alle. Darf ich ihn halten, Mami? Niemand wird ihn halten. Er wird zu unseren Füßen liegen, wie sich's für einen braven Hund gehört. Und niemand wird ihn ärgern, verstanden? Alle außer Esther werden auf dem Bild sein. Esther wird nur zusehen. Sie will ja nicht gemalt werden. Ich will auch nicht gemalt werden. Ich auch nicht. Also los jetzt, Kinder. Seid nicht so lästig. Susan hat noch viel vorzubereiten. Ihr tut, was Mr. V euch sagt. Habt ihr gehört? Ja, Mami. Na? Sind Sie fertig? Was glaubst du? Woher soll ich das wissen? Musst du das immer wieder sagen? Wieso? Bei dieser Bande weiß man doch nie, woran man ist. Das war deine Idee. Habe ich das hier bestritten? Eine Fotografie hätte es meiner Ansicht nach genauso getan. Ich habe dir gesagt, warum nicht. Ja, aber ich hab's nicht begriffen. Soll ich's dir nochmal erklären? Nein, danke. Ich mag Fotos nicht. Aber Gemälde magst du? Ja. Ich weiß, dass du sie sammelst. Das heißt? Nichts. Warum sagst du nicht, was du denkst? Oder ist das unter deiner Würde? Ich bitte dich, Peter. Du bittest mich? Worum? Mr. Esterly, Sir. Esterly. Führen Sie ihn herein, Andrew. Sehr wohl, Sir. Peter. Rachel. Wir erwarten jeden Augenblick Mr. V, Michael. Wie? Wegen des Porträts. Ach du lieber Himmel. Ich dachte, das sollte alles in einer Sitzung passiert sein. Wir müssen nochmal von vorn anfangen. Esther machte Theater. Wir mussten ihr versprechen, dass er sie weglässt. Aber ich dachte, der Witz war doch, dass alle auf dem Bild sein sollten. Na, deswegen mussten wir nochmal überlegen. Wie ist auf eine brillante Idee gekommen? Irgendwas mit Spiegeln. Mit Spiegeln? Ich würde Sie ja gern bitten, meinen Platz einzunehmen, Esterly, aber... Peter. Ich hatte ja keine Ahnung davon. Tut mir schrecklich leid. Sobald er kommt, werde ich mich verdrücken. Wer wird denn den großen Mann bei der Arbeit stören wollen? Entschuldigt mich. Was hat er denn? Was glaubst du wohl? Keine Ahnung. Dummkopf. Weil ich heute gekommen bin? Du weißt genau, dass ich dich unerträglich finde, wenn du in dieser Stimmung bist. Ach, wirklich? Warum bist du gekommen? Tja, warum komme ich überhaupt? Du weißt, dass du mich in Verlegenheit bringst. Als ob du es mit Absicht tun würdest. In Verlegenheit? Mit Absicht? So hast du noch nie mit mir geredet. Du weißt, wie viel es Peter bedeutet. Was hat das damit zu tun? Viel. Alles. Warum hast du dich denn überhaupt auf diese Farce eingelassen? Wieso Farce? Weil es eine ist. Dann bin ich genauso ein Teil davon wie Peter. Das ändert nichts. Farce bleibt Farce. Ich wollte dir nur meinen Standpunkt klar machen. Das ist dir nicht sehr gut gelungen. Ich begreife nicht, warum du heute kommen musstest. Und ob du es begreifst. Ich finde dich unerträglich, wenn du in dieser Stimmung bist. Das sagtest du bereits. Und? Es gab Zeiten, da freutest du dich, mich zu sehen. Das stimmt. Du gibst es zu? Wieso? Warum sollte ich nicht? Ich weiß nicht. Ich finde es seltsam. Bitte nicht alles noch einmal, Michael. Es ist schließlich Vergangenheit, nicht wahr? Ja. Und es gibt eben so etwas wie den richtigen Augenblick für bestimmte Dinge. Wenn sie keine Zukunft haben, kommen sie zu einem Ende, Michael. Ist das so schwer zu begreifen? Es ist einer von diesen bequemen Sätzen. Soll ich mich jedes Mal rechtfertigen? Kommst du deshalb immer wieder? Um es wieder und wieder zu hören? Dass ich keine andere Wahl hatte, als zu bleiben, nachdem er sich geweigert hatte, Esther wegzugeben. Und dass es, weil ich bleiben musste, für uns beide keine Zukunft gab. Und dass keine Zukunft hieß, auch keine Gegenwart. Wie oft soll ich das noch sagen? Wie oft willst du es noch hören? Du könntest deinen Text mal variieren. Also, ich habe es hiermit zum letzten Mal gesagt. Begreif es endlich. Hier sind wir. Hallo. Hallo, meine Liebe. Mr. V? Mr. Esterly? Was für ein Vergnügen. Hallo, Mr. V. Entzückt, Sie zu sehen. Ich wollte gerade gehen. Gehen? Nichts da, kommt nicht in Frage. Nein. Ich hatte gedacht, das alles sei schon vergangene Woche über die Bühne gegangen. Ich hatte einfach... Vergangene Woche lief nicht alles ganz nach Wunsch. Und daher... Ja, das hat Rachel mir erzählt. Ach ja? Ja. Gut. Wir mussten uns etwas einfallen lassen. Unbedingt etwas einfallen lassen. Ich habe mir ein neues Konzept ausgedacht, Esterly, in das auch Sie gehören. Ich? Sie werden mich doch nicht im Stich lassen, hoffe ich. Wieso im Stich lassen? Weil ich Sie brauche. Ihre Anwesenheit ist geradezu eine Fügung. Ja. Nein, wirklich, wie? Ich muss los. Peter und Rachel haben schon genug um die Ohren. Sie haben doch nichts dagegen, Peter, wenn wir Esterly mit draufnehmen. Am Rand sozusagen. Im Hintergrund? Nein. Ja. Also, wie er gerade weggeht oder kommt. Ja, in der Art. Die Türe hinten soll offen stehen und da brauche ich jemand im Licht auf der Treppe, der hereinkommt, der weggeht, der sich umsieht. Ich weiß noch nicht. Also, Esterly? Nein, wirklich, ich möchte... Aber wenn Mr. Wie dich braucht, Michael... Alle gehören auf das Bild. Für Susan habe ich natürlich ebenfalls einen Platz vorgesehen. Und Andrew soll auch drauf. Wenn Sie einverstanden sind, Peter? Es ist Ihr Bild. Nein, nein, das ist Ihr Bild. Ich bin nur der Ausführende. Ich habe Ihnen ja gesagt, Sie haben völlig freie Hand. Es darf nur niemand fehlen, der zur Familie gehört. Die Kinder, die Erwachsenen, der Hund, alle gehören drauf. Die Familie bedeutet mir sehr viel. Und wie ich Rachel schon gesagt habe, sehe ich in einem Familienporträt ein Symbol familiärer Zusammengehörigkeit. Einen Kaffee, bevor Sie anfangen, Mr. Wie? Ja, gern. Ja, natürlich. Mit Vergnügen. Einen türkischen? Das Zeug kann ich nicht leiden. Ich trinke grundsätzlich nur Griechisch. Ja, bitte. Andrew, bitte einen griechischen Kaffee für Mr. Wie. Mit Zucker, Sir? Mittelsüß, bitte. Sehr wohl, Sir. Michael? Nein, danke. Ich gehe ja gerade. Oder komme. Ich weiß selbst nicht. Also gut, für mich auch einen, Andrew. Drei Kaffee, Andrew. Und für mich ein Glas Wasser mit Eis. Sehr wohl, Madam. Bitte? Danke. Wann wollten Sie anfangen, Mr. Wie? Oh, 10:30. Ist 10:30 recht? War das nicht sowieso die Zeit, die wir ausgemacht hatten? Ja, doch. Ich möchte nur nicht, dass uns die Kinder vorzeitig müde werden. Ganz recht. Wo es kein Problem gibt, muss sie eines erfinden, Wie. Ganz recht, es geht immer um das richtige Maß. Nicht zu langsam, nicht zu schnell, nicht drängen, nicht warten lassen. Alles soll entspannt sein und niemand nervös. Und Sie glauben, Ihr neuer Plan wird funktionieren? Wir können es nur versuchen. Wenn es nicht klappt, müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen. Ich habe mir erlaubt, einen Blick in die Bibliothek zu werfen, als Andrew mich hereingeführt hat. Was Sie mit den Spiegeln gemacht haben, gefällt mir. Sehr gut sogar. Ich habe nur ein paar kleine Umstellungen vorgenommen. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse. Aber nein. Ich habe Ihnen ja gleich gesagt, über die Anordnung entscheiden Sie. Vielleicht macht Esther uns heute ja auch keine Schwierigkeiten. Nur, dass man bei ihr eben nie wissen kann, wie sie reagiert. Das ist das Anstrengende. Aber Susan macht es fabelhaft. Die Spiegel werden Sie nicht irritieren? Möglicherweise bemerkt sie sie gar nicht. Ich weiß auch nicht, was neulich los war mit ihr. Wahrscheinlich war es einfach die Tatsache, dass ein Fremder sie so angesehen hat. Und dass sie so lang stillhalten musste. Von mir aus kann sie sich bewegen. Und der Hund auch. Solange ich sie nur alle ein paar Minuten lang in der richtigen Position vor mir habe und sie dann beobachten kann. Am liebsten ist mir ja, wenn sie gar nicht erst merken, dass man ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Wie wollen Sie denn vorgehen? Es ist noch nichts endgültig festgelegt. Im Augenblick ist die Idee, dass ich also Rachel und Peter zu malen scheine. Aber wir haben hinter den beiden einen großen Spiegel angebracht, sodass die Kinder, die neben und hinter mir spielen sollen, während ich male, ebenfalls in meinem Sichtfeld sein werden, im Spiegel. Einen zweiten, kleineren Spiegel habe ich im Hintergrund des Raumes aufgehängt, neben der Tür, durch die Sie gerade hereinkommen oder hinausgehen. Ich bin selbst neugierig zu sehen, was mir der zweite Spiegel bringen wird. Möglicherweise ergibt das Ganze ein Doppelporträt von Rachel und Peter. Einmal als Realität vor mir und dann als Spiegelbild in dem Spiegel hinten. Das muss man einfach abwarten. Teuflisch raffiniert. Jedes Problem hält auch eine Lösung bereit. Und Sie selbst? Ich selbst? Was? Es fällt mir auf, ohne die Anordnung im Zimmer gesehen zu haben, einfach aufgrund Ihrer Schilderung, dass Sie selbst ja zumindest in dem großen Spiegel erscheinen. Sie und die Rückseite der Leinwand, die Sie bemalen. Wenn Sie sich an das halten, was Sie sehen, werden Sie im fertigen Bild einen ziemlich auffälligen Platz einnehmen, nicht wahr? Nicht ich, Esterly, nicht ich, der Maler. Der feine Unterschied entgeht mir, fürchte ich. Das ist doch sonnenklar. Ich frage mich nur, ob das am Ende nicht auf ein Selbstporträt hinausläuft, in dem wir anderen nur Staffage sind. Und ob Peter damit so ganz einverstanden sein wird. Das zu beurteilen, müssen wir ihm wohl selbst überlassen. Oh, wollt ihr nicht endlich aufhören? Der Kaffee, Madam. Andrew, finden Sie sich in 5 Minuten in der Bibliothek ein, ja? Sehr wohl, Sir. Ich trinke Auf das Porträt. Auf den Maler. Auf die Kunst. Alle wisst, hat sich Mr. V, der ein berühmter Maler ist, freundlicherweise bereit erklärt, Daddy und mich zu malen. Aber er hat darum gebeten, dass ihr mit dabei seid. Er meint, es wird ihm helfen, uns so zu malen, wie wir sind. Vor allem in unserer Eigenschaft als Eltern. Also werden wir uns jetzt hier hinstellen, vor ihn, und ihr Kinder sollt spielen. Aber leise, um ihn nicht zu stören. In den ersten paar Minuten seid bitte ganz still, ja? Werde ich auch gemalt, Mami? Das nächste Mal, Liebling. Jetzt musst du einfach brav sein und tun, was man dir sagt. Stell dich hier hin, mein Schatz. Zwischen Lana und Sarah. Und denk dran, was man mir dir eben gesagt hat. Esteli? Platz. Die Tür rechts, dahinter mir. Platz. Könnten Sie sich bitte in die brav erhellte Türöffnung stellen? Ja. Auf die unterste Stufe, brav, bitte. Brav. Ja, genau da. Und? Mit Blick stell zu uns. Stell dich hinter Rex, ja, mein Schatz? Und die rechte Hand bitte gegen den Türpfosten. So? Ja, ausgezeichnet. Perfekt. Also dann, Peter Rache, gehen Sie auf Ihren Platz. Und Sarah, Nana, ihr nehmt Rebecca in die Mitte. Ja, du kannst dich neben mich stellen, Nana. Gut so. Gut. Esther, wir zwei stellen uns hinter den alten Rex, ja? Komm, Liebling. Recht so, Susan. Gut. Andrew, Sie hinter Ruth und Esther. Neben Susan. Sehr schön. Nur ein, zwei Schritte zurück. Beide. Etwas näher an die Wand. Andrew, sehen Sie geradeaus? Und Susan soll sich Ihnen etwas zuwenden. Ja, gut. Gut. So, alle soweit? Ja, ja, ja. Ja, gerne, Sir. Ja, also dann fangen wir an. Mr. V sich konzentrieren kann. Mami, darf ich aufs Klo? Liebling, ich habe euch allen extra gesagt, ihr müsst soweit sein, wenn es losgeht. Das Hin- und Hergelaufen stört Mr. V bei der Arbeit. Schon gut, ab mit euch, aber kommt schnell zurück. Sonst werden wir hier nie fertig. Sie sagen es mir, wenn Sie mich nicht mehr brauchen. Natürlich, Esteli, natürlich, so wie ich die Sache im Griff habe. Aber, also jeder kann verschwinden. Es wird nicht lange dauern, das verspreche ich. Wie brav Rex ist, seht mal. Hat sich einfach ausgestreckt und schläft. Weck ihn nicht auf, Becky. Ich flehe dich an. Wir sind wieder da. Ah, ja. So, alles fertig? Bitte zu vergessen, dass es mich gibt. Und ganz entspannt sein. Es geht los. Was habe ich hier verloren? Unter all den Leuten. Da. In dem Spiegel neben der offenen Tür, wo Michael steht. Über Beckys Kopf. In dem sieht er uns noch einmal. Wie ich seinen Rücken und den der Kinder sehe. Aber er steht vor der Leinwand und verdeckt sie. Warum wollte er unbedingt, dass Esterli bleibt? Was sollte das heißen, wie er gerade weggeht oder kommt? Weiß er Bescheid? Will er das malen? Stillhalten. Schrecklich. Ich müsste niesen, aber er sieht so streng aus. Ich sehe ihn, wenn ich die Augen ein bisschen verdrehe. Er wirft einen Blick auf Mami und Daddy. Tritt zurück vor die Leinwand. Die ist größer als er selbst. Er steht davor, runzelt die Stirn. Macht einen Schritt auf mich zu und mustert wieder Mami und Daddy. Ich sehe ihn in einem großen Spiegel. Wie schön sie sind, Mami und Daddy. Sie sehen über uns weg, zur Wand, wie er es gewollt hat. Nah zusammen sollen sie stehen, hat er gesagt. Die Schultern sollen sich berühren. Ich sehe im großen Spiegel die Wand mit der Tür und auch den kleinen Spiegel neben der Tür und ihre Gesichter darin, ein bisschen unscharf. Und Mr. Esterli auf der Treppenstufe, wie er hinter uns ins Zimmer kommt. Eine Hand am Türpfosten. Warum müssen wir uns so ruhig halten? Mami hat doch gesagt, wir dürfen spielen, wenn wir leise sind. Warum bewegt sich niemand? Susan, sieh mal Rex. Schläft mal wieder mit erhobenem Kopf. Rex, Rex. Becky, lass ihn. Wozu der Umstand mit den Spiegeln? Er hätte Esther mit Susan im Kinderzimmer lassen und später hineinmalen können. Keiner weiß mehr, was gespielt wird. Er selbst womöglich auch nicht. Ich möchte gern wissen, was er auf die Leinwand bringt. Aber immer wieder kommt sein Körper zwischen Spiegel und Bild. Wenn er zur Seite tritt und uns fixiert, während er gleichzeitig wie jetzt mit dem Pinsel auf die Palette tupft, komme ich mir vor wie beim Zoll an der Grenze. Was habe ich zu erklären? Weißt du, warum er uns mit dabei haben will? Nein, du? Ich find's bescheuert. Sieh mal, Rex, brava, brava. Rex, Rex. Psst, still, Ruth. Und hör auf, Rex mit dem Fuß zu stupsen. Lass ihn in Ruhe. Sei lieb. Es ist alles so weit weg. Er kann mich ja gar nicht sehen auf die Entfernung. Vielleicht will er mich nur ärgern, mir es heimzahlen, dass ich gekommen bin. Wie er sie angesehen hat. Und sie ihn. Ich könnte hier einfach verschwinden. Dann soll er mal sehen. Das heißt, wenn er es überhaupt bemerkt. So schwierig. Immer wieder so schwierig. Alles zusammenhalten. Keine leeren Stellen. Keine leeren Stellen lassen. Verbindungen schaffen. Er sieht einen nicht eigentlich an, sondern durch einen hindurch. Ich möchte wissen, was er... So. Wenn das funktioniert... Hier und hier. Und wenn nicht? Ich hätte es wissen müssen, dass sie ihre Familie niemals verlassen würde, wenn es darauf ankommt. Und dass Peter nicht nachgeben würde. Er denkt gar nicht daran. Ich war immer schon auf dem Absprung. Von Anfang an. Sie sieht wie an. Ich hätte es wissen müssen. Hab's gewusst, vermutlich. Ich lasse sie nicht los und das bringt sie zur Verzweiflung. So wird es immer sein. Vielleicht will ich genau das. Ihn bezahlen. Dann mich zurücklehnen und zusehen. Er brütet über der Leinwand. tritt einen Schritt zurück. Überpinselt das Gemalte. Wie viel er sieht. Wie viel, was wir nicht sehen. Nie sehen werden. Die Mädchen. Und der Hund. Erster Lee, silhouettenhaft auf der Treppe. Das hat ihn dann doch überrascht. Da will ich dich haben. Er wusste nicht, was er sagen soll. Setzen wir die zwei Bediensteten hinter die Kinder. Und den Hund davor. Das Ölbild an der Wand links, neben dem hinteren Spiegel. Der Raub der Europa. Ja, nur das Gewoge. Mit meinem Körper mitten drüber. Und dann der Spiegel, der massive Rahmen. Seitlich. Wie plötzlich alles zusammenstimmt. Mami, Mami. Ruhig, Liebling. Müssen wir noch lange stillhalten? Nein, Liebling, nicht mehr lang. Ich nehme an, das sollen wir sein? In dem Spiegel im Hintergrund? Im Hintergrund räumlich betrachtet. In der Mitte, wenn Sie vom Bild als solchem ausgehen. Und in einem Kreis also die Erwachsenen, angefangen mit dem alten Hund hier rechts, vorbei an dem Platz, den Sie einnehmen, herüber zu mir, der das Ganze malt. Und dann dahinter der Spiegel, dann Esther Lee unter der Tür. Und schließlich Susan und Andrew. Und innerhalb des Kreises die fünf Mädchen. Das sehe ich, ja. Und trotzdem bin ich etwas erstaunt, dass wir nur undeutlich und so weit weg zu sehen sind. Sie haben immerhin mindestens eine volle Stunde lang vor uns gestanden. Uns wieder und wieder gemustert und dabei gemalt. Ich kann noch einmal anfangen, wenn Sie wollen. Nein, dazu ist meine Zeit zu kostbar. Wir müssen es dabei bewenden lassen. Sie lassen das Bild liefern und schicken mir Ihre Rechnung. Über einiges bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Ich wollte es die Mädchen nennen. Hätten Sie etwas dagegen? Ich habe Ihnen von Anfang an gesagt, Sie haben völlige Freiheit. Ja, richtig. Ich wollte nur wissen, ob das den Titel einschließt. Wie gesagt, völlige Freiheit. Ich habe es geahnt. Natürlich geahnt. Wie das? Ihr Blick. Wie Sie mich angesehen haben. Wie ich Sie angesehen habe? Ich habe nicht gewusst, dass Sie das tun würden. Man tut, was man kann. Oh, wie. Sie sind ein Magier. Das ist keine Magie. Nur die verschiedenen Elemente. Wenn jedes an der richtigen Stelle ist, wenn die Idee stimmt, dann kann es zu etwas Unerwartetem kommen. Es ist so einfach und so unmöglich. Unmöglich, ja. Das wollte ich. Ich meine, hat Peter es denn nicht bemerkt? Wir sehen, was wir sehen wollen. Oh, wie. Geben Sie mir einen Kuss. Und das Spiegelbild? Vielleicht folgt es uns. Zu der Art Malern gehöre ich nicht, fürchte ich. Mit cleverem Trompe-l'œil, Gepinsel und Blicken, die einem durch den Raum folgen. Sieh mal die Wahrheit, wie? Ja? Heißt das nein? Was? Dass sie mich nicht küssen werden. Das habe ich nicht gesagt. Was? Dass ich es nicht tun würde. Ich habe sie nur vor den Konsequenzen gewarnt. Wie gewarnt? Ich habe ihnen gesagt, wie es sich verhält. Sie wollen sagen, da sind wir beide also. Aber nur unter der Bedingung, dass wir die Pose beibehalten. Seite an Seite, den Blick geradeaus. Entweder dort für immer oder hier für einen Augenblick. Entscheiden Sie sich. Und Sie? Ich? Wie entscheiden Sie sich? Ich bin nur der Künstler. Ich tue, was man mir sagt. Lassen Sie mir einen Augenblick Zeit, wie? Nur einen Augenblick. Keine Eile. Aber Sie haben sich bereits entschieden. Ja. Habe ich das? Was ist, Esther? Fehlt dir etwas? Ist gleich vorbei. Es dauert nicht mehr lang. Mr. V. Hörspiel von Gabriel Josipovici. Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolzheim. Musik Matthias Turo. Es sprachen Peter Jürgen Thurmann, Rachel Elisabeth Schwarz, Esterli Christoph Banzer, Mr. V. Karl Michael Vogler, Susan Elke Aberle, Andrew Manfred Steffen, Nana Birte Mutschler, Sarah Annika Fritz, Ruth Cornelia Ott, Rebecca Diana Falke und Esther Nina Danzeisen. Technik Karl Otto Bremer und Angelika Körber. Regieassistenz Bärbel Kasperek und Regie Otto Düben.